Zitat: Nun sprechen wir über die Gruppe, die den meisten Leuten die größten Sorgen bereitet. Und zwar ist das die Gruppe der Staatsbürger, die aber, und das ist das Problem, nicht assimiliert sind, die also die Staatsbürgerschaft bekommen haben in ihrem Leben oder vielleicht sogar schon geboren sind in Parallelgesellschaften, aber nach wie vor eine fremde Identität haben. Aus meiner Sicht sind es 5 bis maximal 6 Millionen Menschen von diesen 12 Millionen Menschen, also rund die Hälfte, die möglicherweise, wichtig, möglicherweise für eine Remigrationspolitik in Frage käme. Zitat Ende. Der Remigrationsdruck soll durch Anpassungsdruck mit maßgeschneiderten Gesetzen ausgeübt werden. Gleichwohl wird in rechten Netzwerken versucht, die Erkenntnisse der Recherche nach dem Rezept »Flood the floor with shit« mit Verleumdungen zu diskreditieren. Aber das ändert nichts daran, dass die Recherche die Informationsblase durchbrochen hat, Menschen mobilisiert hat und seither heftig diskutiert wird. Sie hat die Republik verändert. Der Ideologe Martin Sellner und die Identitäre Bewegung. Martin Sellner ist ein smarter junger Mann. Er wurde 1989 in Österreich geboren, war als Jugendlicher in verschiedenen neonazistischen Bewegungen aktiv und ist seit einigen Jahren einer der Hauptideologen der Identitären Bewegung. Die Identitäre Bewegung ist ein Zweig der neuen Rechten, die 2012 in Frankreich entstanden ist und später auch in Deutschland und Österreich Fuß gefasst hat. Einer der Vordenker der neuen Rechten in Deutschland ist der Verleger Götz Kubitschek. Die Identitäre Bewegung versucht, wie die neue Rechte insgesamt, ihren Rassismus modern zu verpacken, sich vom Ruch der Nazi-Devotionaliensammler und plumpen Hitler-Bewunderer abzusetzen und offen rassistische Ausdrucksweisen zu vermeiden. Die Identitäre Bewegung verbindet modernen Politaktivismus mit der Idee von der Durchdringung des politischen Vorfelds, so wie der kommunistische Politphilosoph Antonio Gramsci sie mit seinem Konzept der kulturellen Hegemonie während seiner Festungshaft als Gefangener der italienischen Faschisten in den 1930er Jahren erdacht hat. Die Neue Rechte und die Identitäre Bewegung nennen dieses Konzept Metapolitik. Es geht dabei aber tatsächlich um die rassistische Idee einer ethnokulturellen Identität, die, so die Ideologie Sellners, die alleinige Grundlage für ein funktionierendes Gemeinwesen sein soll. Kernparolen der Identitären Bewegung sind daher der Kampf gegen den großen Austausch, womit das Trugbild eines angeblich von globalen Eliten geplanten Bevölkerungsaustauschs zulasten von Deutschen ohne Migrationshintergrund herbeifantasiert wird, sowie die Forderung nach einer Reconquista, Rückeroberung.